Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Vergangenen Freitag ist seine diesjährige Sommertour zu Ende gegangen auf dem Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring. Heute ist er mit einem Set bei uns zu Gast im unserigen Clubding in the Mix. Welcome back, alle Farben. Dann haben wir für euch jetzt direkt als erstes Eleonora mit OK im Andy Perry Remix. Schöne Tech-House-Nummer. Die wirkt durch den Gesang fast ein bisschen poppig. Und danach Booker Shade, The Regulator. Neues von unserem allerliebsten und altbekannten Techno-Duo Straight Outta der Saar. Mittlerweile natürlich hier nicht mehr lebend, aber für euch jetzt im Radio. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. I am looking at you. Oh yeah, this is true. Maybe I'll come and say Sonntag ab 22 Uhr. Montag ab 22 Uhr. Ihr hört das Clubding, ihr hört Tim Engelhardt und Maga mit Lev. Die gleichnamige EP ist auf dem Label Scenario erschienen. Unter anderem von Tim Engelhardt und Maga gegründet wurde. Dort releasen die Owner natürlich auch so ein bisschen ihre eigene Mucke. Scenarios ist also nicht nur der Name des Labels, sondern auch der einer gleichnamigen Kollektivs, das die Events so ein bisschen showcased. Jetzt für euch im Clubding Cats and Dogs. Und Nala, me, I just wanna feel your sweat on my body. So ein bisschen Miami-based. Nala, die malt erotische Bildchen zu den Then-Bass-Beats von Cats and Dogs in me. Also auf jeden Fall nicht nur fürs Ohr was Tolles. Danach gibt's für euch Tal Fosmon, Children of 95. Das ist die gleichnamige EP von dem Herrn aus Tel Aviv. Er hat so eine Art Wendepunkt von Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit deshalb, weil viele Einflüsse des Ursprungs Detroiter Technos mit dabei sind. Bisschen minimalistisch. Und aber auch so Elemente aus Soul und Funk. Denen verleiht Tal Fosmon so seinen eigenen Glow. Hört ihr am besten gleich euch selber an im Clubding die Sounds of the Underground in den nächsten Montag haben für euch hier auf diesem Sender. Thinking Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Roll Nummer 17 mit Ambivalence und Jonah McCleary, Fool's Gold. Wird bald übrigens ein Album geben, ein Remix-Album mit alten und neueren Tracks. Von denen daraus erschienen jetzt aber schon mal zwei EP-Auskopplungen mit ein paar kuratierten Hits. Apropos, das könnte einer werden, zumindest in der Szene, Sven Nails mit Nevara, ist ein kroatischer Artist, lebt in Berlin. Der hat seine gleichnamige EP bei Antje Records released. In seiner Musik kommen so einige Stilrichtungen zusammen, was man so hören kann. Jungle, Drum and Bass, House, Footwork, UK Garage. Das gibt's jetzt als erstes für euch im Clubding. Und dann hätte ich Maxim Dark mit Warm Bass. Dark ist übrigens Programm, der Name. Wir bewegen uns langsam Richtung Keller und Main Time und dort werden wir gleich mit German Brigante, Love Will Save the Day landen. Ist nicht, wie der Name vermuten lässt, ein deutscher Künstler, sondern kommt aus Malaga. Ist dafür bekannt, die Crowd besonders gut lesen zu können. Tolle Sets auf jeden Fall und wird gleich ordentlich reinbumsen hier bei uns im Clubding. unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Thank you. Sounds of the Underground in the Mix. Die zwei da waren nett, oder? Carbon, Losing Gravity habt ihr als vorletztes gehört. 100. Release bei Sensual Sounds mit der gleichnamigen EP. Geiles Ding. Und das war Spader mit Nummer 1. Das kann nur aus dem Hause Ritter Butz gekommen. Erstes Release für den Künstler bei dem Berliner Techno-Label. Die haben ja auch übrigens einen Club. Das heißt, wenn man mal da ist, könnte man mal in den Ritter Butzke Club reingehen und sich das mal angucken. So, jetzt haben wir erstmal nochmal Stage auf hier. Vergangenen Freitag war die diesjährige Sommertour auf dem Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring beendet für unseren Künstler. Und heute ist er mit einem neuen Set bei uns zu Gast im Club Ding in the Mix. Welcome back, alle Farben, jetzt eine Stunde lang in the Mix für euch. In my beer, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily, this is going back. I got a knack to relax in my mind. So, it's up in red wine. We'll be right back. curse word? Probably fuck. Early in the morning, I'm drunk alone, So lost in this big city, lonely when you're not with me. Nowhere to go, nowhere to go. I'm out of my head, so out of my head, when you're not around me. And I try to forget, I try to forget, but my head won't allow me. I need to know, do you still love me? Tell me that I'm still playing on your mind. Let me down slow. thing that could be bad is to take it too seriously. In other words, if you take the fundamental idea that the whole universe, all its forms, is a form of biological game, it's a dancing thing, dancing. Intersection.

better than anything and everything you have done. Everything you have done. We'll be right back. bond forever and beyond. It's okay, I got lost on the way, but Stand up here at home. Whoop your eyes with juice.